so mit deinem Kopf. Denke mir nur fragt auf. Wäre leicht am Rauchen. Es ist mir nicht vorbestimmt. Eure Werte scheißegal. Ich bleib lieber asozial. Ankommen der Gesellschaft. Fehler im System. Lederjacke im Unterkopf. Denke mir nur fragt auf. Ich will mich nicht vorbestimmen. Ohne Werte scheißegal. Ich bleib lieber asozial. Gerne leichter Frauchen. Ich will mich nicht vorbestimmen.